Rudolf Pastor war gerade 7 Jahre alt, als die DDR gegründet wurde. Eine neue, lichte Zukunft sollte beginnen, doch die Realität sah anders aus. Grau und ärmlich und die nächstgrößere Stadt, Nordhausen am Südharz, war noch immer von Kriegstrümmern gezeichnet. Als Jugendlicher und junger Erwachsener kam Rudolf Pastor ideologisch nicht an in der DDR. Stattdessen entwickelte er seinen Traum vom Fliegen und er wollte Erfinder werden. Irgendwann kam dann alles zusammen. Sein Erfindergeist, seine Vorstellung, vom Boden abheben zu können und in die Luft zu steigen, und seine Unzufriedenheit in der Deutschen Demokratischen Republik. 40 Jahre nach seinem gescheiterten Fluchtversuch ist Thomas Gebert zusammen mit Rudolf Pastor auf Spurensuche gegangen. Wie kam es zu dem Wunsch, mit dem eigenen Flugapparat in die Freiheit zu fliegen? Und warum hat es nicht geklappt? Mit dem Auto unterwegs am Rand des Südharzes. Ein sonniger Märztag. Auf den Feldern die letzten Schneereste. Hier und dort glitzert Tauwasser. Das ist alles so verhindert. Autobahn. Aber da sind wir gleich da. Neben mir am Steuer sitzt Rudolf Pastor. Ich begleite den 75-Jährigen bei einer Fahrt zum Schern, einem Höhenzug bei Nordhausen. Der Schern, das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen, wo mein Start stattfinden sollte. Langsam biegt Rudolf Pastor auf einen Feldweg ein, der uns hinauf zur Anhöhe führt. So, kurz anhalten. Wir sind unheimlich viel rumgefahren, um jetzt eine günstige Stelle für die Tragflächen zu finden. Und da hat sich das eigentlich am besten angeboten. Wir steigen aus und sehen uns um. Wir befinden sich auf einer Höhe um die 200, 280 Meter. Jetzt zum Meeresspiegel gerechnet. Ne? Ja, sieht man ja, ist ja schon ganz schön hoch. Ne? In der Ferne erkenne ich einen Steinbruch, davor ein Industriegebäude. Was Sie dort sehen, das ist das Gipswerk von Walkenried. Das war damals schon der erste Ort im Westen gewesen, erklärt mir Rudolf Pastor. Und? Da sind abends dann damals jedenfalls 3 auffällige Scheinwerfer gewesen. Von hier bis zur Grenze waren es genau 10,8 Kilometer berechnet. Rudolf Pastor muss es genau wissen. Denn damals, im Mai 1976, wollte er von hier aus mit einem selbstgebauten Flugapparat die schwer bewachten DDR-Grenzanlagen überfliegen und in den Westen flüchten. Vorausgegangen waren fast 2 Jahre akribischer Planung und Vorbereitung. 76 im Mai. Rudolf Pastor ist sichtlich erregt. Seit Jahrzehnten war er nicht mehr an diesem Ort. Ich meine, man guckt sich ja wohl alles richtig an, ob das dafür geeignet ist. Ne? Ich wollte ja sozusagen jetzt mit geringstem Widerstand nach dem Westen. Die DDR, ein Paradies der Arbeiter und Bauern? Rudolf Pastor empfand die Realität anders. Man hat immer verglichen Ost-West. Da kamen Westautos auf Besuch. Oh, und die haben immer so positiv erzählt, wie gut es den Leuten ging. Ne? Und ich war mit der politischen Lage nicht so richtig einverstanden. Es ist auch so gewesen, weil ich politisch nicht so arrangiert war, hatte ich in der DDR nicht so die Möglichkeiten, einen Aufstieg zu erlangen. Nordhausen ist mit etwa 40.000 Einwohnern die größte Stadt in der Umgebung. Nicht weit davon entfernt liegt Wipperdorf. Hier ist Rudolf Pastor aufgewachsen, zusammen mit seinen beiden jüngeren Geschwistern. Nach der 7. Klasse verlässt der junge Rudolf die Schule und nimmt eine Lehre im Bergbau auf. Ich habe mal Hauer gelernt. Nicht weit von Nordhausen gibt es zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Flugplatz. Die Gesellschaft für Sport und Technik, kurz GST genannt, bietet dort für die Jugendlichen der Umgebung Kurse im Segelfliegen an. Rudolf ist sofort begeistert. Ich habe bei Segelflug die A-Prüfung gemacht. Die GST ist jedoch eine Organisation, deren eigentliche Aufgabe es ist, Jugendliche für den Militärdienst zu begeistern. Zu diesem Zeitpunkt ist die Nationale Volksarmee der DDR, kurz NVA genannt, noch eine Freiwilligenarmee. Ein Major ist aufgekreuzt und hat alle positiven Sachen erzählt. Und naja, als junger Mensch lässt man sich dazu verleiten. Und als meine Lehre zu Ende war, bin ich damals eben zur Armee. Der Grund? Man hat ihm eine Pilotenausbildung bei den Luftstreitkräften in Aussicht gestellt. Doch dann wird er nur beim Bodenpersonal eingesetzt. Ich war in der Nähe von Cottbus und in Dresden-Klotzsche. Das war damals ein Militär- und Zivilflughafen. Das war Luftstreitkräfte, das war aber Bodenpersonal. Ich habe einen Führerschein gemacht und habe dann ein Notfahrzeug gefahren. Und zwar, das Notfahrzeug hatte die Aufgabe, wenn mal ein Flugzeug abstürzt, dass man das wieder nach Hause bringt. Oder Flugzeuge in die Werkstätten schleppen für die Wartung. So, das war eben so meine Aufgabe. Nach dem Ende des Wehrdienstes im April 1963 kehrt er in den Harz zurück. Er findet eine Anstellung als Muldenkipperfahrer in einem Nordhäuser Baubetrieb. Doch diese Arbeit befriedigt ihn nicht. Er kündigt und bewirbt sich mit Detlef und Horst, zwei Freunden aus Kindertagen, um Arbeit in einem Betrieb für geologische Bohrungen. Ohne Erfolg. Anfang September 1963 stehen die drei Freunde ohne Arbeit da. Und haben uns dann irgendwie zusammengeschlossen und so entschieden, wir wollen mal versuchen, noch am besten zu gelangen. Rudolfs jüngerer Bruder Helmut hegt ähnliche Pläne. Zusammen mit dem gleichaltrigen Günther will er einen Grenzdurchbruch bei Rote Sütte, einem waldreichen Gebiet im Südharz, wagen. Als Rudolf und seine Freunde davon erfahren, beschließen sie, die Flucht gemeinsam zu wagen. Spätabends sind wir laut Karte in Richtung Rote Sütte Sylt sein. Da haben wir das Gelände beobachtet, bis dann irgendwie einer den Kopf hochgehoben hat und das hat ein Grenzer gesehen. Die fünf jungen Männer werden verhaftet. Rudolf wird zu einem Jahr und drei Monaten Arbeitslager im sächsischen Freital verurteilt. Im Freital, das war eine dreckige Arbeit. Das war in ein Hüttenwerk. Da mussten wir so Stahlschienen stapeln. Und dann an einer Richtmaschine musste man die Stähle mit einführen. Die kamen dann gerichtet raus und die wurden dann gestapelt. Also es war eine schwere und dreckige Arbeit. Und da war immer der Wachmann mit dem Gewehr dabei. Nach der Entlassung steht Rudolf Pastor vor einem Neuanfang. Er heiratet und versucht sich in verschiedenen Berufen. Ich habe dann irgendwann mal gearbeitet als Zerspaner. Und halt mein Meister, der hat sozusagen mein Talent entdeckt und hat mich gefördert. Ich war immer dann an den neuesten Maschinen. Das war gut als Dreher, aber weiter ging es nicht mehr. Meister konnte ich nicht mehr machen. Da hatte mir die politische Grundlage gefehlt. Und zwar, ich habe den Marxismus und Leninismus nicht beherrscht. Der gehörte mit zur Meisterausbildung. Naja, war mit das Hauptfach. Rudolf bekommt eine neue Arbeit bei der Stadtreinigung Nordhausen. Doch wieder läuft alles schief. Genosse O. Müller, Fuhrparksleiter und zweiter Sekretär der Betriebsparteiorganisation Städtische Müllabfuhr Nordhausen. Pastor war ein Sonderling. Seine minimalen Leistungen standen weit unter der Durchschnittsleistung. Er war sehr oft krank. Besonders negativ war sein tägliches Zu-spät-Kommen. Kollege Kraftfahrer Ballhause. Pastor ist ein Einzelgänger, der kein kollegiales Verhältnis anstrebt. Genosse Kulbe, Müllarbeiter. P. beteiligt sich weder zur Frühstückspause noch beim Mittagessen, geschweige denn nach Dienstschluss an den Gesprächen der Kollegen. Die Beobachtung und man wurde zu stark kontrolliert. Genosse Müller, Fuhrparksleiter, machte sich zum Sprecher des Kollektivs und begründete, dass zufolge der Struktur der Müllberäumung eine intensive Kontrolle und Umerziehung von solchen Menschen vom Schlage Pastor durch das kleine Kollektiv erheblich erschwert sei. Und dann gab es Stress in der Ehe, die Frau war fremdgegangen und das hat das mitgefördert. 1974 fasst Rudolf den Entschluss, einen zweiten Fluchtversuch zu wagen. Das Leben im Osten ist ihm zur Last geworden. Auch seine Ehe ist inzwischen so zerrüttet, dass er alles hinter sich lassen will. Doch zu diesem Zeitpunkt, Mitte der 70er Jahre, ist die innerdeutsche Grenze nahezu undurchlässig geworden. Wer die Flucht wagen will, muss gleich zwei Grenzzäune überwinden. Einer davon ist mit tödlichen Splitterminen gesichert. Rudolf sieht deshalb nur eine Möglichkeit, den Todesstreifen zu überwinden. Weil ich mit Flugzeugen gut vorbelastet war, habe ich mich immer mit den Gedanken befasst, ein Fluggerät zu bauen. Ich habe mir auch noch mal Lektüre besorgt. Beim Flugzeugbau spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Einmal die Fläche, dann das Gewicht und die Kraft eben, der Motor. Ne? Und er sollte ja auch ein bisschen Sägeeigenschaft haben. Ne? Und da habe ich mir ein Vorbild genommen von einem Schweizer Flugzeug, und zwar Snipper. Das war 6 Meter breit, hatte ein Gewicht von 6 Zentner und ein Motor, 40 PS, diese Maße. Was wichtig war, den Anstellwinkel, den konnte ich nicht berechnen. Das konnte ich mir abgucken. Und zwar, die Tragflächen, die müssen eine gewisse Schräge nach oben haben, damit der Fahrtwind unter die Tragfläche kommt. Ne? Doch in der DDR herrscht Mangelwirtschaft. Allein die Materialbeschaffung wird zum schwierigen Problem. Weil man die Materialien nicht einfach so kaufen konnte. Das musste man sich irgendwie besorgen. Sperrholz war rar, das war schwierig zu besorgen. Dann Stahlpanzerrohre war schwierig zu besorgen. Das sind ganz dünnwandige, leichte Rohre, weil es musste ja alles auf leicht gebaut werden. Ich habe keinen 40 PS Motor gehabt, sondern bloß einen von ES Trophy Sport. Das ist von einem Motorrad, 19 PS. Und da sind wir viel rumgefahren. In Mühlhausen haben wir dann so einen neuen Motor geholt. Also mit meinem Bruder bin ich sauber, der hatte ja den Pkw gehabt. Ich habe ja keinen Pkw gehabt. Ne? Wusste Ihr Bruder von Ihren Plänen? Mein Bruder? Ja. Volle Kanne wusste er, klar. Und noch einer ist eingeweiht. Der 15 Jahre jüngere Horst Baas aus Nordhausen. Er arbeitet in einem sozialistischen Großhandelsbetrieb für Schuhe und Lederwaren. Eines Tages überrascht Baas seinen älteren Freund Rudolf beim Bau einer seltsamen Konstruktion. Der Rumpf musste zweiteilig werden, weil ich den im Keller gebaut habe. Und der sollte nicht als Rumpf erkennbar sein. Ne? Wenn Besuch kam, oh, was machst du denn gerade? Ich hatte nur immer mir was ausdenken müssen. Ne? Und zweiteiliger Rumpf ist ja nicht üblich. Ne? Da konnte man dann irgendeinen Leuten was vormachen. Ne? Doch Baas lässt sich nichts vormachen. Er ist selbst ein leidenschaftlicher Bastler und Tüftler und sofort fasziniert von dem waghalsigen Vorhaben. Er verspricht, nichts davon zu verraten und beginnt beim Bau des Flugapparates mitzuhelfen. Die Tragflächen, die haben wir ganz einfach gemacht. Das war einfach so ein Stahlgerüst, wie so ein Rahmen. Und den Rahmen, den haben wir mit Styropor sozusagen die Form gegeben, dieses klassische Profil. Bruder Helmut erklärt sich bereit, den Rahmen zu schweißen. Doch wie sollen die Tragflächen bespannt werden? Auch dafür findet Rudolf eine Lösung. Dieses wurde dann bespannt mit Inlet. Inlet, das ist, wo man früher die Federbetten, wo die Federn reinkommen. Und dieses Inlet, weil ja das imprägniert war, das war auch schlecht luftdurchlässig und vor allem unwahrscheinlich stabil. Und damit haben wir sozusagen das gespannt, die Tragflächen. Die waren so straff wie ein Trommelfell. Ne? Also es war ideal. So, dann haben wir diese Seitenruder, die haben wir dann mit eingebaut. Und die haben wir nicht so stabil gebaut, weil wir vorhatten, die sowieso mit Seile abzufangen, wie früher so Lilienthal. Ne? Es gibt ja sogar moderne Flugzeuge. Das sind keine Seile, sondern Streben. Naja, wir haben es eben mit Seile gemacht. Ja, dann eben hinten das Höhenleitwerk. Das haben wir mit Spanten gemacht, Sperrholz. Im April 1976 ist der Zeitpunkt für einen ersten Test gekommen. Mein Bruder hatte einen Garten. Da konnte man nicht so beobachtet werden. Und dort haben wir mal alles zusammengebaut, Tragflächen, Rumpf, alles verbunden. Man musste den Schwerpunkt ermitteln und vor allem den Motor. Den Motor musste man testen. Der Probelauf endet erfolgreich. Also wenn ich jetzt das Gestell nicht an einem Baum festgebunden hätte, hätte mich das mit hinterhergezogen. So viel Kraft. Das hat sich ja richtig wie ein Flugzeug angehört. War richtig toll. Ne? Und da habe ich mir gesagt, ja, das kann man verwenden. Das haut hin. Die Kraft reicht aus. Rudolf Pastor beschließt, den Flug zu wagen. Sollte die Maschine wie geplant abheben, will er sofort in Richtung Westen weiterfliegen. Es ist ja so, wenn man so ein Fluggerät startet, das wird ja noch die ersten paar Meter mal leichter, weil ja durch die Tragflächen sozusagen die Last entnommen wird. Sofort, wenn Wind greift, dann hat sie das Bestreben anzuheben. Doch wie soll der Flieger zum mehrere Kilometer entfernten Startplatz auf dem Schern gebracht werden? Das Flugzeug konnte man nicht im Ganzen transportieren. Rudolf weiß, schon ein solches Gerät zu besitzen, gilt in der DDR als strafbarer Fluchtversuch. Die Tragflächen, die haben wir am Waldesrand versteckt. Der Rumpf im Wald. Wir wussten, dass die Bauern so große Rollen Folie auf die Felder liegen hatten. Wenn die so mieten, jetzt einräumen, und davon haben wir was gefunden. Damit haben wir auch die Tragflächen eingewickelt. Ja, und da waren die schön im Trocken in den Graben drin. Waren gut getarnt worden, haben so ein bisschen Laub drüber gemacht. Das war wunderbar. Naja, und dann der Rumpf im Wald mit Motor, was alles dazugehört. Eine Aktentasche, wo die ganzen Schrauben drin waren und so ein bisschen Anleitung, dass man nichts vergessen hat. Und das haben wir alles dorthin gebracht und den nächsten Tag wollten wir dann aufbauen. ...40 Jahre später. Vor Ort auf dem Schern auf Spurensuche. Direkt am Waldesrand. Da hat man die Tragflächen versteckt. Ne? Hier ist die Kuhle noch. Als wir uns der Waldkante nähern, glaubt Rudolf Pastor, das damalige Versteck auch nach über 40 Jahren wiederzuerkennen. Also das war früher eben hier, das war hier nicht so zugewachsen. Aber direkt hier, da wo die, hier ist die Kuhle. Da war eine Tragfläche drin. Ja. Und da vorne, da kann man jetzt mal hingehen, das Fahrgestell und den Rumpf und so weiter. Am Abend des 2. Mai 1976 ist es soweit. Nach einem letzten Transport, den wie immer Rudolfs Bruder Helmut mit seinem PKW übernommen hat, ist alles zum Flug vorbereitet. Ich wollte ja spät nachts fliegen. Am Dare sieht man ja gleich, dass da oben so ein Gerät rumschwirrt. Man sollte es nicht sehen, hören würde man es. Ich wusste, dass ich bloß 10,8 Kilometer fliegen musste. Und benzinmäßig hatte ich zwar bloß einen 5-Liter-Tank bei mir. Bei 10,8 Kilometer ist der Spritverbrauch nicht so enorm hoch. Der Motor ist zwar auf volle Last, aber ich hätte Gelegenheit, dort mir eine Wiese ausfindig zu machen, um da eine Landung vorzunehmen. Also da wäre genug Benzin vorhanden. Ich habe eigentlich viel Vertrauen gehabt mit meiner Konstruktion. An diesem Abend verabschiedet sich Rudolf von seinem Bruder. Klar ist, dass nur einer fliegen kann. Um Helmut nicht weiter zu gefährden, soll Horst Baas beim endgültigen Zusammenbau des Fliegers helfen. Doch als sich Rudolf am Abend des 3. Mai 1976 dem Waldrand auf dem Schern nähert, erlebt er eine böse Überraschung. Und da stand auf einmal am Wartburg, dann stand ein Trabanter in der Nähe. Und da hat man schon Böses geahnt. Konnte nur Stasi gewesen sein. Ja, ich bin erstmal abgehauen. Ich war total geknickt. Und dann habe ich dann meinen Bruder besuchen wollen. Der hat in Nordhausen gewohnt. Seine Frau war zu Hause und sagt, komm rein, komm rein. Helmut haben sie eben abgeholt. Oh, dachte ich, ne? Einmal hat sie geklopft, dann haben sie mich dann von da geholt. Urteil im Namen des Volkes. Es werden verurteilt der Angeklagte Rudolf Pastor wegen Vorbereitung zum ungesetzlichen Grenzübertritt im schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Der Angeklagte Helmut Pastor wegen Beihilfe zur Vorbereitung zum ungesetzlichen Grenzübertritt im schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten. Der Angeklagte Horst Baas wegen Beihilfe zur Vorbereitung zum ungesetzlichen Grenzübertritt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten. Rudolf ist verzweifelt. Nach diesem zweiten gescheiterten Fluchtversuch sieht er keinen Ausweg mehr. Ich war so weit, ich wollte mir sogar mal das Leben nehmen. Ne? Also aufgrund der Situation. Ja. Was wäre, wenn der Flug damals geklappt hätte? Diese Frage beschäftigt Rudolf Pastor bis heute. Nachdenklich schaut er durch die Frontscheibe seines Autos und ist in Gedanken wieder in der Vergangenheit. Plötzlich schiebt er den Hemdärmel zurück und zeigt mir seinen rechten Unterarm. Da ist ein Schnitt und da ist ein Schnitt. Das ist, ne, nennen Sie das? Ich war mit der Welt fertig, ne. Deswegen, ich habe ja gesagt, nehmen wir das Leben. Wir haben ja immer geguckt, dass ich keine Rasierklingen bei mir hatte. Und als ich in Klasse kriege, bin ich rumgelaufen wie ein wildes Tier in der Zelle, ne. Ich wollte nicht mehr essen. Naja, da haben sie mich dann in eine Gemeinschaftszelle. Und naja, da ging es dann, komm, du weißt doch, was du willst. Und dann wird ja geredet, ne? Dann wird einem das ausgeredet. Und wieder ein Arbeitslager. Dieses Mal in Cottbus. Auf Anraten seines Anwalts stellt Rudolf Pastor einen Ausreiseantrag in den Westen, hat aber zunächst wenig Hoffnung, dass er berücksichtigt wird. Doch dann, ein Jahr später, erlebt er eine Überraschung. Irgendwann kam dann mal ein Bus vom Westen, waren ungefähr so 25 Leute, sind wir dann da eingestiegen. Und da wusste man, jetzt geht's nach dem Westen. Und wir haben bei vielen Tränen im Auge gestanden. Nach seinem Freikauf durch die Bundesrepublik verbringt Rudolf Pastor einige Jahre in West-Berlin. Zunächst arbeitet er als Szenenbildner bei einer Filmfirma. 1988 beschließt er, in den Harz zurückzukehren und landet in Zorge, einem kleinen Dorf auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Doch die Frage, wie sein Fluchtplan verraten werden konnte, lässt ihm keine Ruhe. Ein Jahr später, gleich nach dem Mauerfall, beginnt er mit Nachforschungen zu den Umständen seiner damaligen Verhaftung. Ich habe dann erfahren, ein Förster aus Großwetzung hat uns auf einen Hochstand beobachtet. Staatsanwaltschaft Erfurt, den 12.11.1990. Sehr geehrter Herr Pastor, es ist mir zwischenzeitlich gelungen, die Strafakten Ihrer Verurteilung vom 21.09.76 beizuziehen. Aus den Unterlagen ergibt sich, dass der von Ihnen selbst gebaute Flugapparat durch Urteil des Gerichts eingezogen wurde. Weiterhin geht daraus hervor, dass das Ministerium für Staatssicherheit den Flugapparat einer eingehenden Untersuchung unterzog und zu folgender Einschätzung kam. Die Flugleistung hätte eine Mindestfluggeschwindigkeit von 80 km/h gehabt. Mit 5 Liter Kraftstoff beträgt die Flugzeit 32 Minuten und die Reichweite 43 Kilometer. Der Flugapparat könnte in Rolllage bei Geschwindigkeiten über 60 km/h vom Boden abheben. Jedoch ist die Einstellung des Höhenleitwerkes unzweckmäßig und ergibt ein kopflastiges Moment. Das Flugzeug hätte vom Boden abgehoben. Für einen ungeübten Piloten dürfte es jedoch unmöglich sein, ein stark kopflastiges, nicht längsstabiles und wahrscheinlich auch nicht seitenstabiles Fahrzeug zu steuern. Ich wusste, dass zum Beispiel eine leichte Kopflastigkeit auftreten könnte. Und deswegen habe ich auf diesem Fluggerät so eine Art etwas längeren Sitz, wie so eine Bank, wo man sich entweder ein bisschen mehr nach vorne setzen kann oder ein bisschen mehr nach hinten, was man während des Fluges durch Gewichtsverteilung entsprechend dann durch die Verlagerung vom Sitz genauer einstellen könnte. Wir haben den Höhenzug verlassen. Bevor wir unsere Spurensuche nach der Vergangenheit beenden, steuert Rudolf Pastor das Auto noch einmal zu einer kleinen Waldkante in der Nähe der heutigen Bundesstraße. Hier, so Rudolf Pastor, hatte er damals seine wichtigsten Papiere versteckt, darunter das Facharbeiterzeugnis und den Sozialversicherungsausweis. Die Stasi hatte sie damals nicht entdeckt. Also Sie vermuten Ihre Papiere noch dort? Jetzt kann ich es auf 10 Meter nicht genau sagen. In dem Bereich war das. So. Wir bahnen uns einen Weg ins Unterholz. Rudolf Pastor schaut sich nach allen Seiten um. Ich kann hier oder so, da. Jedenfalls, es war jetzt hier eine Kurve, ein bisschen rein. So ein Baum, das war für mich eine Orientierung, hat auch so umgelegen. Schließlich gibt er die Suche endgültig auf. Jetzt sind es 40 Jahre her, oder? Könnte ich heute lange suchen. Das ganze Gehölz ist alles, wie gesagt, alles anders. Selbst wenn sie noch da liegen, das ist, wenn es auch in Folie war, aber ich glaube, es ist trotzdem vermodert. Ja, wollen wir sagen, wenn es jetzt auch schief gegangen ist, aber ich sehe in der ganzen Sache ein Erfolgserlebnis. Ich habe mein Ziel erreicht und ich wollte ja sozusagen jetzt mit geringstem Widerstand nach dem Westen. Auf eine anständige Art und Weise. Hat ja alles geklappt. Mit dem eigenen Flugapparat in die Freiheit, 40 Jahre nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR, eine Sendung von Thomas Gävert.